Всем привет! Ich grüße euch alle. Мы находимся в пасхальной неделе. Wir befinden uns in der Osterwoche. Где у нас два очень замечательных богослужения. Wo wir zwei wundervolle Gottesdienste haben. Это Карфрайтаг, Страстная пятница. Das ist unser Karfreitag. И также затем будет пасхальное воскресенье. Und dann werden wir Ostersonntag feiern. И мы впервые в истории церкви. Und das erste Mal in der Geschichte von unserer Gemeinde. Не только в истории нашей церкви, но также. Also nicht nur in der Geschichte von unserer Gemeinde, aber auch. В истории вообще церкви Христовой. Überhaupt in der Geschichte von der Gemeinde Christi. Оба этих богослужения не происходят в здании церкви. Also beide Gottesdienste finden nicht in den Gebäuden von Gemeinden statt. И что-то очень необычное происходит, друзья. Und etwas Ungewöhnliches, meine Freunde, geschieht gerade. И мы живем в особенное время. Und wir leben zu einer besonderen Zeit. И особенное время, оно требует особенной внимательности. Und die besondere Zeit erfordert eine besondere Aufmerksamkeit. Особенной чуткости по отношению к Богу. Also eine besondere Schärfe gegenüber Gott und Sensibilität. И Иисус однажды сказал, если бы знал хозяин дома, когда, в какой час придет вор. Und Jesus sagte mal, wenn der Herr des Hauses gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, то он бы бодрствовал и не дал бы подкопать дома своего. Dann würde er wach bleiben und würde nicht zulassen, dass der Dieb ihn überfällt. И как раз сейчас это время бодрствования. Und genau jetzt ist die Zeit der Wachsamkeit. Это не время заниматься какой-то ерундой. Das ist nicht die Zeit, um etwas Blödsinniges zu machen. Это не время спать, лежать на диване. Das ist nicht die Zeit, um zu schlafen und auf der Sofa zu liegen den ganzen Tag. Я тут видел недавно картинку. Ich habe vor kurzem hier ein Bild gesehen. Одинаковая картинка одна и вторая. Also zwei gleiche Bilder. Мужчина лежит на диване. Der Mann liegt auf der Sofa. И на одной картинке написано. Und auf einem Bild steht geschrieben. Апрель 2019 года. Also April 2019. Ленивая тварь. Eine faule Kreatur. Апрель 2020 года. April 2020. Ответственный человек. Ein verantwortungsvoller Mensch. На самом деле может так выглядеть. Tatsächlich kann es so aussehen. Но не стоит сегодня проводить время просто впустую. Aber man sollte heute wirklich die Zeit nicht einfach so leerlaufen lassen. И мы сегодня в посте и в молитве. Und wir sind heute im Fasten und Gebet. Мы сегодня припоясали свои чресла. Wir haben heute unseren Gürtel fester gezogen. Мы взяли свой посох. Wir haben unseren Stab genommen. И мы стоим на выходе. Und wir stehen am, an dem Ausgang. И это именно такая атмосфера была во время Пасхи. Genau dieselbe Atmosphäre herrschte zur Zeit der Oster, also Osterzeit. Да, когда Израиль должен был выходить из Египта. Wo Israel aus dem Ägypten ausziehen sollte. Именно такое состояние хотел Бог у своего народа. Also genau so einen Zustand wollte Gott bei seinem Volk haben. Чтобы они были на низком старте. Damit sie auf dem praktisch auf dem Start sind. Они должны были быть готовы выйти в следующую секунду. Damit sie in der Startposition stehen, damit sie jede Sekunde rausgehen können. В тот момент, в тот вечер, когда ангел смерти пошел по Египту. Also zu damaligen Zeit, zu damaligen in Moment ging der Engel des Verderbens rum. Там было две категории людей. Dort gab es zwei Kategorien der Menschen. Египтяне, die Ägypter, которые ничего не делали. Die nichts gemacht haben. Они просто легли спать. Die haben sich einfach schlafen gelegt. Они не думали ни о чем. Die haben sich über nichts Gedanken gemacht. И они не понимали вообще ситуацию. Und die haben überhaupt die Situation nicht überblicken können. И была другая категория людей. Und es war eine andere Kategorie der Menschen, которые были готовы, die bereit waren, которые что-то делали, die etwas gemacht haben, которые понимали ситуацию, die die Situation überblickt haben, и именно о них говорил Бог. Und genau über die hat Gott gesprochen. Знаешь, что Павел тоже говорит, есть дети тьмы, есть дети света. Weißt du, auch Paulus sagte, es gibt Kinder der Finsternis und es gibt Kinder des Lichtes. И он говорит, вы не дети тьмы. Und er sagte, ihr seid nicht die Kinder des Finsternis. И поэтому говорит, вы должны бодрствовать, не спите. Deswegen sollt ihr nüchtern sein, ihr sollt nicht schlafen. И это ситуация сегодня. Und heute ist diese Situation, когда ты видишь тоже две категории людей, wo du auch zwei Kategorien der Menschen siehst, одни они просто ждут, пока все пройдет, manche warten nur einfach ab, bis alles vorbeigeht, и они не видят ситуацию в мире, und sie sehen diese Situation in der Welt nicht, они не знают также, что последует за этим, sie wissen auch nicht, was danach folgen wird, но есть другая категория людей, aber es gibt eine andere Kategorie der Menschen, бодрствующие люди, die Menschen, die wachsam sind, они видят вора, sie sehen den Dieb, они видят и знают, что он придет, also sie sehen und sie wissen, dass er kommen wird. И Господь предупреждал нас, поэтому мы знаем. Und der Herr hat uns vorgewarnt, deswegen wissen wir das auch. Интересная аналогия с тем временем, сейчас. Also, interessante Analogie mit der Zeit von damals. Когда herrscht heute? Да, когда Израиль в Египте находился. Wo Israel in Ägypten war. И Бог сказал им: не выходите за двери своих домов. Und Gott sagte ihnen, ihr sollt nicht praktisch außerhalb eurer Türen euch bewegen. Все должны были оставаться на своих местах, в своих also, квартирах. Also alle mussten in ihren Wohnungen, in ihren Häusern bleiben. Точно так же, как сейчас. Genauso wie heute. Это сам Бог объявил им карантин. Das hat Gott selbst ihnen diese Quarantäne ja praktisch verkündet. И как сейчас? Und genauso wie jetzt. Какой-то странный ангел-губитель ходил по улицам. Irgendein seltsamer Engel des Verderbens ging durch die Straßen rum. Сейчас это какой-то коронованный вирус. Jetzt ist es irgendein Coronavirus. Тогда это был ангел смерти. Damals war das der Todesengel. И оба были невидимые. Und beide waren unsichtbar. Оба они били без предупреждения. Und beide haben geschlagen ohne Vorwarnung. И от обоих был нужен карантин. Und von beiden hatte man diese Quarantäne gebraucht. Странная аналогия. Also eine sehr seltsame Analogie. Но Бог в тот вечер дал удивительную гарантию. Aber Gott hat zu also in diesem Abend eine Garantie gegeben. Он сказал: ангел-губитель пройдет мимо. Er sagte: Engel des Verderbens geht bei euch vorbei. Когда увидит кровь. Wenn er das Blut sehen wird. Когда он увидит кровь. Wenn er das Blut sehen wird. Это для него будет сигнал идти мимо. Das wird für ihn als Signal gelten, vorbeigehen zu gehen. И ты знаешь, что слово Песах. Und weißt du, das Wort Pesach, also aus der hebräischen Sprache, bedeutet vorbeigehen. Пасха – это пройти мимо. Also Pesach, Ostern, heißt vorbeigehen. Это то, о чем сегодня мечтают и думают многие люди. Das ist das, wovon die Menschen denken und träumen, dass es mit ihnen passiert. Лишь бы прошло мимо меня все. Also Hauptsache, das geht an mir vorbei. Пусть это все пройдет мимо моей квартиры, also, моего дома. Also, er soll alles an meinem Haus und an meine Wohnung vorbeigehen. Они тоже мечтают о Песах. Also, sie träumen auch über den Песах. Они тоже говорят, но в своем смысле. Sie sagen das auch aus, aber halt nach ihrer Art und Weise. Но Бог один дал гарантию. Aber nur Gott alleine hat diese Garantie gegeben. Это мне так нравится. Und das gefällt mir. Он сказал: ваши жилища будут неприкосновенные. Er sagte, eure Häuser, eure Wohnhäuser werden unantastbar sein. Если вы сделаете то, что я скажу. Wenn ihr das tun werdet, was ich euch sage. Он говорит, неприкосновенное жилище. Also, sie sagen, das wird eine unantastbares Gebäude sein, also Wohnung. И Псалом 90 тоже говорит, язва не приблизится к жилищу твоему. Und auch der Psalm 91 sagt, also die Krankheit wird nicht deine Wohnung sich nähern. Если. Wenn, если, wenn, если. Wenn. И Бог он предупредил. Und Gott hat gewarnt, ангел смерти пройдет только тогда, der Engel des Todes wird erst dann vorbeigehen, когда он увидит кровь, wenn er das Blut sehen wird, на косяках ваших домов, auf den Türposten von euren Häusern. То есть Бог сказал, что нужно делать, also Gott hat ganz klar gesagt, was man tun soll, чтобы не попасть под эту раздачу, nicht unter diese Krankheit zu gelangen oder unter diesen Verderben. И так важно знать оба момента. Und es ist so wichtig, diese zwei Momente zu kennen. Первый момент. Der erste Moment. Ангел смерти выпущен. Der Engel des Todes ist rausgelassen. Второй момент. Der zweite Moment. Что делать, чтобы не стать его жертвой? Also was soll man machen, nicht ihm als Opfer zu fallen? Давай мы прочитаем эту историю из Исход 12 глава. Lass uns mal diese Geschichte vorlesen aus 2. Mose 12. 21 по 23 стихи. Die Verse 21 bis 23. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху. И возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen: Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schlächtet das Pessach. und nimmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Смотри, как Бог благ. Schau hier, wie Gott gütig ist. Он четко и ясно дал инструкции. Er hat klar und deutlich seine Instruktionen weitergegeben. Если ты предупрежден, ты вооружен. Also wenn du vorgewarnt bist, dann bist du bewaffnet. Надо просто слышать. Man muss es einfach nur hören können. И сделать. Und das auch befolgen. Иисус говорит, имеющий уши слышать. Jesus sagte, die Ohren haben, sollen hören. Das bedeutet, wenn du hörst, dann warte nicht, erfülle das. Важно знать, что будет кризис. Es ist wichtig zu wissen, dass es eine Krise kommen wird. Сегодня для нас важно знать. Heute ist es für uns wichtig zu wissen. И все знают, что есть вирус. Und alle wissen, dass dieser Virus da ist. И наверняка уже все знают про кризис. Und höchstwahrscheinlich kennen viele, dass es eine Krise naht. Но важно еще второе. Aber wichtig ist noch das Zweite. И это еще важнее. Und es ist noch wichtiger. Что делать? Was tun? Когда это придет? Wenn das kommt. И тогда, чтобы тебе не пострадать, тебе нужно знать. Und damit du nicht zu Schaden kommst, musst du wissen. Иисус, Матфея 24 глава говорил об этом. Jesus hat das in Matthäus 24 gesagt. Господь, Он знал все это уже. Der Herr wusste das alles schon im Voraus. Как важно понимать Библию. Es ist so wichtig, die Bibel zu verstehen и, сердцем осознавать ее. Und mit seinem Herzen das zu erkennen. И он сказал, будут моры. Er sagte, es werden Hunger, also Seuchen geben. Seuchen. Это слово по-гречески как раз есть эпидемия. Und genau auf Griechisch bedeutet dieses Wort Seuchen Epidemie. И Иисус дальше говорит, и это начало болезни. Und er sagt, und das ist alles der Anfang der Wehen oder der Krankheiten. Скажи, начало. Sag mit mir, der Anfang. Смотри, Иисус говорит, это всего еще начало всего. Schau her, Jesus sagt uns, das ist nur einfach erst einmal der Anfang. И теперь все зависит от послушания людей. Und jetzt hängt alles von der Gehorsamkeit der Menschen ab. Не все зависит от Бога, друзья. Nicht alles hängt, meine Freunde, von Gott ab. Кое-что зависит от нас. Also manches hängt auch von uns ab. Что-то должны делать мы. Also etwas müssen wir auch tun. И давайте вспомним, что должен был делать Израиль в это время. Und lass uns mal erinnern daran, was Israel zur damaligen Zeit hätte tun müssen. Да. Израиль был в рабстве. Израиль befand sich in Sklaverei. 430 лет они были рабами в Египте. Also 430 Jahre lang waren sie Sklaven von Ägypten. И Бог любит людей. Und Jesus, Gott liebt Menschen. Они вопили к нему. Sie haben geschrien zu ihm. И написано, что Бог увидел вопль, услышал вопли. Und es steht geschrieben, dass Gott ihre Rufe gehört hat, ihre Schreie. И он послал человека. Und er hat einen Menschen zu ihnen geschickt. Который показал им выход. Der ihnen einen Ausweg gezeigt hat, einen Ausgang. Это был Моисей. Das war Mose. У него была неблагодарная задача. Er hatte eine undankbare Aufgabe gehabt. Это вообще герой. Das ist überhaupt ein Held. Абсолютный герой. Das ist ein absoluter Held. И он показал людям, есть выход. Und er hat den Menschen gezeigt, dass es einen Ausweg gibt. Но нужно кое-что сделать. Aber man muss etwas tun. И это был рассказ, который мы сейчас прочитали. Und das war diese Geschichte, was wir jetzt gerade gelesen haben. Нужно взять ягненка. Man soll einen Lamm nehmen. Ай, ягненка. Einen Lamm. Но ягненок, это же... Aber das ist doch ein Lamm, это ein Lämpchen. Плюшевая игрушка. Das ist doch irgendwie so ein Kuscheltierchen. И дети играли с ним. Und die Menschen haben mit dem gespielt, это же die Kinder. Это как для кошечка для многих сегодня. Das ist wie für manche heutzutage ein Kätzchen. Тогда не было кошечек, были ягнята. Damals gab es keine Kätzchen, sondern es war ein Lämpchen это da. Такой Spielzeug, игрушка. Also so ein kleines Spielzeug. Такой сладенький. So ein süßes Spielzeug. И папа говорит, und der Papa sagt, сегодня его нужно убить. Heute müssen wir ihn töten. Что? Was? Papa, зачем? Papa, warum? Wieso? Не надо его убивать. Nein, wir sollen ihn nicht töten. И отец говорит, нет. Und der Vater sagt, nein. Или он. Entweder er. Или мы. Oder wir. Должны погибнуть. Müssen dann umkommen. Кровь должна была быть пролита. Das Blut sollte vergossen werden. И второе, его нужно было еще и приготовить этого ягненка. Und als zweites musste man den Lamm noch auch vorbereiten. А потом еще его съесть. Und danach ihn noch aufessen. И отец говорил, всем нужно есть. Und der Vater sagte zu jedem, dass alle aufessen müssen. Дети говорили, нет. Und die Kinder sagten, nein. Не хотим мы есть нашу игрушку. Wir wollen unser Spielzeug nicht essen. Он говорил, нужно. Er sagte, doch, ihr müsst. Дети, всем нужно есть. Also Kinder, ihr müsst alle essen. О, это жестко, да. Das ist doch hart, ja. А потом взять еще кровь, которую собрали в сосуд. Und dann später das Blut nehmen, das man in eine Schale gesammelt hat. И взять пучок Исопа. Und dann ein Büschel von Isop zu nehmen. И помазать косяки своего дома. Und dann noch дома, die двери. Türpfosten von deinem Haus, von den Türen bestreichen damit. И это не было красиво. Das war nicht schön. Это не была картина художника, ребята. Das war kein Bild von einem Maler, который можно было любоваться, смотреть. Wo man beäugen konnte und genießen konnte, es anzusehen. Это было отвратительно. Das war widerlich. Кровь текла по столбам. Denn das Blut floss an den an diesen Türpfosten. Runter. Это абсолютно неэстетично. Und das ist absolut unästhetisch. Я слышал, как после фильма «Страсти Христовы». Ich habe gehört, dass nach dem, wie heißt das, nach dem Christus-Film. Да. Мел Гибсон поставил Mel Gibson, фильм. Ja. «Страсти Христовы». Das ist halt Christus-Film. Ich kann mich da, jetzt an den Namen nicht erinnern. Я тоже не помню. И also der Film von Mel Gibson. После фильма люди выходили из кинотеатра, я слышал. Und die Menschen sind aus dem Film raus. Ich habe das gehört. Они говорили друг другу. Sie sagten zueinander. Как много крови. Wie es war so viel Blut dabei. Так неэстетично. Es ist so unästhetisch. Слушай, а твои грехи вонючие, они эстетичны? Hör zu, aber deine stinkenden Sünden, sind die ästhetisch? Это ради твоих грехов. Das ist wegen deinen Sünden ist er gestorben. И Бог учил. Und Gott hat gelehrt. Грех отвратителен. Dass Sünde widerlich ist. И за грех нужна кровь. Und für die Sünde muss man mit Blut bezahlen. Бог показывал, что грех это серьезно. Und Gott hat gezeigt, dass die Sünde etwas Ernsthaftes ist. И что прощение, оно требует пролития крови. Dass Vergebung fordert, dass das Blut vergossen wird. И кто-то чистый и невинный, он должен умереть. Und jemand, der rein ist, der unschuldig ist, musste sterben. Не бывает, Библия говорит, прощения грехов без пролития крови. Die Bibel sagt, es gibt keine Vergebung der Sünden ohne das Blut vergossen. Что должен сделать человек? Also was musste der Mensch tun? Хочешь спасение? Willst du die Errettung? Воспользуйся кровью Агнца. Dann gebrauche das Blut von dem Lamm. И не спи в это время. Und schlafe nicht zu dieser Zeit. Будь готов. Sondern sei bereit. Стой на низком старте. Und stehe auf dem Start und sei bereit. Друзья, что-то должны сделать мы, чтобы Бог сделал свое. Meine Freunde, wir müssen etwas tun, damit Gott seins tun kann. Прощение это дар. Denn Vergebung ist eine ist ein Geschenk. Да. Ja? Это дар. Das ist ein Geschenk. Спасение это благодать. Die Vergebung ist eine Gnade. Абсолютно. Das ist absolut die Gnade. Но нужно взять ее. Aber man muss sie nehmen. Нужно помазать. Man muss bestreichen. Нужно съесть. Man muss es essen. И нужно не спать. Und man darf nicht schlafen. Все в своем месте. Also alles befindet sich an seinem Platz. И приготовьте и съешьте всей семьей, говорит Бог. Und Gott sagte, ihr sollt vorbereiten und das mit eurer ganzen Familie aufessen. А потом стойте у дверей наготове. Und dann bleibt dann bereit vor euren Türen stehen. С чемоданами. Also mit euren Koffern. Ночью. Nachts. Абсолютно странная история. Also absolut seltsame Geschichte. Египтяне могли сказать, евреи сошли с ума. Also die Ägypter könnten sagen, die Ägypter haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Но когда они это сделали, aber als sie das gemacht haben, Бог сделал свое. Hat Gott seins gemacht. Они совершили жертву. Sie haben ein Opfer gebracht. Они помазали косяки кровью. Sie haben die Türpfosten mit Blut beschmiert. Они обулись. Sie haben ihre Schuhe angezogen. Они взяли посохи свои. Haben ihre praktisch ihre Stäbe genommen. И теперь они стояли. Und jetzt standen sie da. Ждали старта. Sie haben auf den Start gewartet. Когда Моисей позвал. Und als Mose sie gerufen hat. Они вышли. Sind sie rausgegangen, rausgekommen. Знаешь, что в этот момент произошло великое, величайшее чудо. Und weißt du, in diesem Moment passierte ein sehr, sehr großes Wunder. Там были калеки. Dort waren lahme Menschen. Они были рабами 430 лет. Sie waren 400 Jahre lang Sklaven. Там наверняка были какие-то раненые люди, калеки. Also dort waren höchstwahrscheinlich auch Menschen, die behindert waren oder die verletzt waren. В рабстве люди не смотрят на свое здоровье. Denn in der Sklaverei schauen die Menschen nicht auf ihre Gesundheit. Но что-то произошло, как только они тронулись в путь. Aber etwas passierte, als sie gestartet haben. Они все исцелились. Sie wurden alle geheilt. Это было тотальное исцеление. Das war eine totale Heilung. Но сперва, друзья, мы должны реализовать свою веру, прежде чем Бог начнет двигаться. Aber zuerst, meine Freunde, müssen wir unseren Glauben realisieren, bevor Gott anfängt, sich zu bewegen. И сделать в послушании то, что было сказано. Und das in Gehorsamkeit ausführen, was uns gesagt wurde. И когда мы сделали, und wenn die das gemacht haben, тогда мы можем сесть. Dann können wir uns hinsetzen, weil Gott auf die Arena rausgegangen ist. Und er ging raus, um mit den Göttern von Ägypten zu kämpfen. Und der Engel des Todes, des Verderbens, ging durch Ägypten durch und hat sein Gericht an ihnen vollbracht. Aber die Häuser, die mit Blut beschmiert waren, die wurden beschützt praktisch. Ich denke mir so, оказались также египтяне, которые сказали: «Эй, это интересно». Es waren bestimmt irgendwelche Ägypter, die sich gesagt haben: «Es ist interessant». И они тоже помазали кровью со своего ягненка. Und sie haben auch von ihrem Lamm die Türpfosten beschmiert mit Blut. А есть были наверняка израильтяне, которые сказали: «Моисей несет чепуху». Und wahrscheinlich waren auch solche Israeliten, die gesagt haben: Mose spricht irgendein Blödsinn. Und sie haben nicht gehört. Und der Tod ging genauso in ihre Häuser hinein. Aber in die ägyptischen Häuser, wo die Türen mit Blut beschmiert waren, da ging es nicht rein. Weißt du, und seitdem feiern die Israeliten, die Juden, Ja. Pessachfest. Und es kam der Johannes der Täufer. Думали, und alle haben sich gedacht, das ist der Messias. Und eines Tages dreht er sich um. Говорит, вот Божий, und er sagt: Das ist das Lamm Gottes, der auf sich die Sünde der Welt genommen hat. Понял, und keiner hat begriffen, über wen überhaupt die Rede geht. Aber Johannes hat auf einen wunderschönen Mann gezeigt, auf einen jungen Mann gezeigt. Das war Jesus. Das ist dieses Lamm. Und das ist sein Blut. Und das ist heute unser Ausweg aus dem Ägypten. Und das ist unsere Errettung. Und das ist unsere Heilung. Und das ist bei dir vorbeigehen, an deinem Haus. Jesus ist der, der uns die Möglichkeit gegeben hat, проходит мимо нас беда. Und Jesus hat uns diese Möglichkeit gegeben, dass wenn ein Leid bei uns vorbeigeht, geht es an uns vorbei. Oh, пройти мимо. Dass es an uns vorbeigeht. Jesus, наша Пасха. Jesus ist unser Pessach. Моя тема сегодня, она называется бескризисный. Also unsere Thema heißt heute krisenfrei. Бескризисный. Krisenfrei. Amen. Amen. Знаешь, Евреям 12 глава говорит о бескризисном. Weißt du, Hebräer 12 sagt uns über die krisenfreie Zeit. Krisenfreier Mann. Это один единственный. Das ist ein einziger. Бескризисный. Der krisenfrei. Евреям 12 глава. Das ist Hebräer 12, 2-3 стих. Die Verse 2 und die 3. «Взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jesus бескризисный. Also Jesus ist krisenfrei. Он дает веру бескризисную. Und er gibt einen krisenfreien Glauben. Нам нужна вера, которая может быть в любом кризисе стабильна. Also wir brauchen einen Glauben, der zu jeder Krisenzeit stabil bleibt. Это вера, не зависящая от обстоятельств. Das ist ein Glaube, der nicht abhängig von den Umständen. Да, есть вера, которая как кусок резины. Und es gibt einen Glaube, der aussieht wie ein Stück Gummi. Genau. Man kann an den Zehen. Можно его растянуть. Его можно растягивать. И в какой-то момент. An irgendeinem Moment. Он лопает. Das platzt. Platzt. То есть вера, если ее поместить в определенную нагрузку. Also wenn man einen Glauben in einem bestimmten bestimmt beschwert, oder? Also ich hätte einen Gummi mitbringen sollen. Also wenn du den ausdehnen möchtest und das ziemlich lang, dann eines Tages platzt das. Also eines Momentes platzt das, dieses Stück von Gummi. Und bei manchen Christen ist ihr Glaube wie dieses Stück Gummi. Also ich merke es, когда допускаются ситуации разные, wenn bestimmte Situationen zugelassen werden, и в его жизни происходит какая-то трудность, und in seinem Leben wird kommt irgendeine Schwierigkeit, он молился, er hat gebetet, а ответа нету. Aber es gibt keine Antwort. Вместо этого приходит что-то неприятное, anstatt dessen kommt etwas Unangenehmes, и он врезался в какую-то машину, er krachte in irgendein Auto, он едет домой, er fährt nach Hause, жена его встречает очень невеселая. Also die Frau trifft ihn an, aber ist nicht so gut drauf. Говорит, мальчик наш заболел. Und sagt, unser Junge ist krank geworden. Знаешь, резина тянется все больше и больше. Weißt du, der Gummi zieht und zieht sich in die Länge. И потом приходит какое-то письмо. Und dann kommt irgendein Brief. И в этом письме написано, что у них неприятности на работе. Und in diesem Brief steht, dass er Unannehmlichkeit hat in der Arbeit. И он платит десятину. Und er zahlt den Zehnten. Но его увольняют. Aber er wird gekündigt. Und plötzlich platzt dieser Gummistück. Говорить, und er fängt zu sagen, Gott, wo bist du? Знаешь, weißt du, wo er ist? На месте. Er ist auf seinem Platz. Бог всегда на месте. Gott ist immer auf seinem Platz. Вопрос, где мы? Die Frage ist, wo sind wir? И поэтому наша вера, она не должна быть как кусок резины. Deswegen soll unser Glaube nicht so sein wie dieses Stück Gummi. Но наша вера должна быть как мышца. Sondern unser Glaube muss wie ein Muskel sein. Мышца, она должна иметь напряжение. Denn ein Muskel braucht immer eine Spannung. Чтобы расти. Um zu wachsen zu können. Ты должен мучить себя, если ты хочешь иметь мышцы. Also du musst dich quälen, wenn du Muskeln haben willst. Ей нужна нагрузка. Aber sie braucht Gewichte. И вот это то, что делает наш Господь с нами. Und es ist das, was unser Herr mit uns macht. Он хочет развивать нашу веру. Er will unseren Glauben weiterentwickeln. И Иисус, он выдержал экстремальную нагрузку. Und Jesus hat eine extremale Belastung ausgehalten. Написано здесь, extreme. Он претерпел все. Es steht hier geschrieben, dass er alles erduldete. Помыслите о претерпевшем над собою, говорит здесь апостол Павел. Also Apostel Paulus sagt hier, achtet doch auf ihn oder denkt mal nach über ihn. О претерпевшем. Über den, der das Ganze erduldet hat. Библия говорит, посмотрите на него. Das heißt, die Bibel sagt uns, schaut doch mal auf ihn. Помыслите о нем. Denkt mal über ihn nach. Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Damit ihr nicht müde werdet, damit eure Seelen nicht mutlos werden. Когда я смотрю на крест. Also wenn ich auf das Kreuz schaue. Это не повод, чтобы плакать. Das ist nicht ein Grund, zu weinen. Нет, это повод для того, чтобы ободрить свою веру. Nein, das ist ein Grund, meinen Glauben zu ermutigen. Чтобы ободриться, говорит Библия. Die Bibel sagt, damit wir damit wir ermutigt потому werden. Потому что я вижу его. Weil ich ihn sehe. Без кризисного. Кризенфreien. И он есть начальник, то есть начало моей веры. Und er ist praktisch der Anfänger von meinem Glauben. Иисус имел веру первое. Also das Erste, Jesus hatte Glauben. О, у него была вера. Er hatte einen Glauben. Он написано начальник веры. Also er sagt, dass es der ist Anfänger des Glaubens. Есть в твоей жизни вера? Gibt es in deinem Leben Glauben? Вопрос, это вера Иисуса? Die Frage ist, ist das der Glaube von Jesus? И это легко проверить. Das ist leicht zu prüfen. Через такие нагрузки. Durch solche Gewichte, durch solche Belastungen. Он есть начальник веры. Also er ist der Anfänger des Glaubens. То есть, друзья мои, Он производит в нас веру. Das heißt, meine Freunde, er schafft in uns den Glauben. От него начало каждой искренней, настоящей веры. Also bei ihm ist der Beginn von einem aufrichtigen Glauben. И он также комплектует эту веру. Und er tut das auch komplettieren. Он заботится об этой вере. Also er kümmert sich und sorgt sich diesen Glauben. Если Mercedes производит Mercedes свой, also wenn Mercedes einen Mercedes produziert, то он также заботится о запчастях к нему. Dann kümmert er auch sich die Ersatzteile für diesen Wagen. Er bietet diesen Service für diese Autos. Jesus произвёл эту веру. Und Jesus hat diesen Glauben geschaffen. И он также комплектует её. Und er komplettiert sie auch. И он обеспечивает её вплоть до нашего конца. Und er versorgt diesen Glauben bis zu unserem Ende. Halleluja. Halleluja. Он не только начинает нашу веру. Also er fängt nicht unseren Glauben nur но an. Но написано, что он и Vollender, он до конца, он Совершитель. Und es steht auch geschrieben, dass er auch der Vollender des Glaubens ist. Das heißt, er führt dich und mich bis zum Schluss. vom Anfang an bis zum Ende. Он Альфа. Er ist der Alpha und er ist der Omega. Это меня потрясает. Und das begeistert mich. Потому что я знаю, я имею это откровение. Weil ich es weiß, ich habe diese Offenbarung. Он мой начальник моей веры. Er ist der Herr meines Glaubens, er ist der Anfänger. И он доведет меня до конца. Und er wird mich bis zum Ende, bis zum Schluss führen. Никаких сомнений. Ich habe absolut keinerlei Zweifel. Поэтому церковь наша называется Альфа и Омега. Deswegen heißt auch unsere Gemeinde Alpha und Omega. А и О это все. A und O ist alles. Amen. Amen. Твоя и моя вера. Dein und mein Glaube. Она должна иметь только источник в Иисусе. Er sollte immer die Quelle nur in Jesus haben. Понимаешь, если кто-то говорит, я потерял свою веру. Verstehst du, wenn jemand sagt, ich habe meinen Glauben verloren. То я тебе скажу, он потерял свою веру. Dann will ich dir sagen, er hat seinen Glauben verloren. Веру, которую дает Иисус, нельзя потерять. Also den Glauben, was Jesus dir gibt, kann man nicht verlieren. Невозможно. Das ist unmöglich. Можно запросто потерять свою веру. Man kann ganz leicht seinen eigenen Glauben verlieren. Но тогда нужно сказать, слава Богу. Dann darf man sagen, Gott sei Dank. Потому что человек освобождается от ложной веры. Denn der Mensch praktisch hat seinen Glauben, seinen falschen Glauben los. Ja, das ist Müll. Das ist einfach dann nur Müll. И теперь человек способен принять веру от Бога. Und jetzt ist der Mensch praktisch fähig, den Glauben von Gott zu nehmen, anzunehmen. А вера от Бога, вера Иисуса. Aber der Glaube Gottes und der Glaube an Jesus. Она бескризисная. Sie ist krisenfrei. Amen. Amen. И что Иисус не претерпел? Подскажи мне. Und kannst du mir sagen, was hat Jesus nicht erduldet? То, что ты претерпеваешь сегодня. Was du heute dulden musst. Он все претерпел. Er hat alles erduldet. Он был в славе и в презрении. Er war in Herrlichkeit, in Respekt und er war verachtet. Он во всех грехах был искушаем. Er war in allen Sünden versucht. Его предавали. Man hat ihn verraten. Он терял друзей. Er hat die Freunde verloren. Он его распяли. Man hat ihn gekreuzigt. И он прошел через смерть. Und er ist durch den Tod gegangen. А его вера при этом. Aber sein Glaube dabei. Его вера оставалась. Бескризисно. Aber sein Glaube blieb dabei krisenfrei. Amen. Amen. Независимо от обстоятельств. Unabhängig von den Umständen. Друзья мои. Meine Freunde. Если наша вера работает только тогда. Wenn unser Glaube erst dann arbeitet. Когда все тутти-фрутти и полетит. Funktioniert, wenn alles tutti-frutti und alles ist in Butter und in Butter. Да-да-да. И когда она буксует. Und wenn es buxiert, wenn es когда что-то не так происходит, wenn etwas nicht so richtig läuft, тогда твоей вере нужно освобождение. Dann braucht dein Glaube eine Befreiung. Amen. Amen. Если вера зависит от внешних обстоятельств, wenn dein Glaube von den äußeren Umständen abhängig ist, тогда ей нужно очиститься. Dann muss sie gereinigt werden. Amen. Amen. И тогда Господь как тренер, und dann kommt der Herr als ein Trainer, как хороший фитнес-тренер, als ein guter Sport-Fitness-Trainer, и говорит, давай мы накинем тебе пару килограммов. Und sagt, komm, lass uns noch ein paar Gewichte dazu nehmen. Он поведет твою веру в испытания. Er wird dein Glaube durch die Prüfungen durchführen. Он даст ей нагрузку. Er wird die belasten. И это будет ради тебя. Und das wird wegen dir sein. Amen. Amen. Потому что придет день, denn es wird ein Tag kommen, когда потребуется сильная вера, wo man einen starken Glauben braucht. И это придет в каждую жизнь. Und es wird in jedes Leben hineinkommen. В каждую веру. Also in jeden Glauben kommt das hinein. Это испытание веры, оно просто необходимо. Also diese Prüfung des Glaubens ist absolut notwendig. Без него никто не попадет на небеса. Ohne diese Prüfung kommt keiner in den Himmel. И поэтому нужны сегодня нагрузки. Deswegen brauchen wir heute Gewichte, also Belastungen. И когда приходят моменты разочарования, und wenn die Momente der Enttäuschung kommen, это моменты очищения. Das sind die Momente der Reinigung. И это слава Богу. Und das ist Gott sei Dank so. Разочарования. Enttäuschungen. Это хорошо. Das ist gut. И надо сказать Аллилуйя. Dann muss man sagen Halleluja. Когда пришло разочарование, wenn eine Enttäuschung kommt, откуда оно? Woher kommt das? Потому что человек был очарован. Weil der Mensch praktisch getäuscht. Der war getäuscht. А теперь enttäuscht. Jetzt ist er enttäuscht. Как здорово. Wie cool, wie toll. Понимаешь, у него была ложная мечта. Also er hat einen falschen Traum gehabt. У него была неправильная идея. Er hat eine falsche Idee gehabt. И она теперь ушла. Jetzt ist sie weg. Это правильно. Das ist richtig so. So soll es sein. Man kann sagen, ich habe diesen falschen Glauben losgeworden. Gott sei Dank. Ich möchte mit dir nur drei Momente durchgehen, die am meisten vorkommen. Also bei den Christen gibt es drei Arten von falschen Glauben. Ach, Amen. Amen. Das erste. Christen sagen, die Christen sagen, bei mir wird alles super sein. Also mit mir wird niemals etwas Schlechtes geschehen. Natürlich, das ist ein sehr guter Glaube. Ich würde sehr, sehr gerne daran glauben. Also persönlich, мне selbst gefällt dieser Glaube. Aber zur großen Enttäuschung funktioniert dieser Glaube nicht. Hör zu, bitte. Das ist ein falscher Glaube. Also so ein Glaube funktioniert bis zum ersten Problem. Und dann enttäuscht sie sich. Und die Bibel bestätigt nirgendwo diesen Glauben. Umgekehrt, sie sagt, also wir als gerechte Menschen, und sie sagt, viel Leid werden die Gerechten erfahren. Aber von all diesen Dingen wird Gott sie erretten und erlösen. Aber leidvolle Tage werden kommen, werden sein. Jesus sagte, in der Welt werdet ihr diesen Leid haben. Also Johannes 16, 33 sagt das. В мире будете иметь скорбь. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Но мужайтесь. Aber seid getrost. Я победил мир. Ich habe die Welt überwunden. Итак, Иисус дал нам силу побеждать скорби. Also Jesus hat uns die Kraft gegeben, um diese Bedrängnisse zu besiegen. Но, друзья, скорби будут. Aber meine Freunde, diese Bedrängnisse werden kommen. Давай посмотрим второй тип ложной веры. Lass uns die zweite Art von dem falschen Glauben ansehen. Христиане говорят. Die Christen sagen, надо попросить мне просто Бога. Ich muss einfach Gott drum bitten, о том, что мне нужно. Über das, was ich brauche. И я всегда это получу. Und ich werde das immer bekommen. Nein. Такая вера была у Марфы и Марии. Also so ein Glaube hatte Martha und die Maria gehabt. Когда заболел их брат Лазарь. Als ihr Bruder Lazarus krank geworden ist. И они тотчас послали телеграмму Иисусу. Und sie haben gleich ein Telegramm an Jesus geschickt. Написали по WhatsApp, быстро, быстро. Sie haben schnell im WhatsApp geschrieben. Иисус, быстрее к нам. Jesus, komm schnell zu uns. Лазарь, друг твой болен. Dein Freund Lazarus ist krank. Знаешь, когда вот христиане молятся, они думают так. Weißt du, wenn die Christen beten, sie denken sich so, Jesus ist mein Freund. Er kommt. Amen. Amen. Also so denken wir das so und wir sprechen das aus. Aber als Jesus zu dem Zeitpunkt nicht gekommen ist, als sie gewollt haben, haben sie sich enttäuscht. Jesus kam nicht. Also nach ihrer Bitte, dass er ist nicht gleich gekommen. Ihr Traum ist nicht erfüllt. Lazarus wurde begraben. Die Martha geht weg. Dann kommt Jesus. Die Martha will überhaupt mit ihm nicht mehr reden. Sie ist weggegangen. Und die Maria kommt zu ihm und trifft ihn an. Und dann sagte sie, Herr, wenn du da gewesen wärst, aber jetzt ist alles schon zu spät. Manchmal prüfen wir Gott. Gott, ich habe so einen Glauben, dass sie alles einnehmen wird. Also ich habe so einen Glauben, dass ich alles bekommen werde, worum ich bitte. Also ich habe so einen Glauben, du musst mir einfach alles geben. Aber meine Freunde, Gott ist groß. Und er liebt uns so sehr, dass er uns nicht alles gibt, worum wir ihn bitten. Aber er gibt uns das, was wir notwendig haben. Als ein weiser Vater. Lass uns mal die dritte Art von dem falschen Glauben ansehen. Господь хранит меня так, говорят христиане. Der Herr bewahrt mich so dermaßen, sagen die Christen. Что никогда ничего плохого со мной не произойдет. Dass mir niemals etwas Schlechtes zustoßen wird. Ой, было бы здорово. Hey, das wäre echt sehr, sehr gut. Это вообще классная вера. Das ist ein toller Glaube. Мне нравится. Und das gefällt mir. Но это неправда. Aber es stimmt nicht. Никогда. Niemals. Не будет так. Wird es so sein. Иногда в нашей жизни происходят странные вещи. Manchmal geschehen in unserem Leben komische Dinge. Совсем не так, как мы думаем. Überhaupt nicht so, wie wir das uns so gedacht haben. И когда такое случается, und wenn sowas passiert, мы начинаем ныть. Fangen wir an zu jammern. Wir fangen an zu weinen. Wir sagen, Gott, ich bin doch so gut. Wieso ist das mit mir passiert? Weißt du, das ist nicht der Glaube von Jesus. Das ist irgendwie so eine Teenager-Liebe. Oder kindische Liebe. Kindischer Glaube. Manchmal passieren schwierige Dinge. И мы не понимаем, что происходит. Und wir begreifen nicht, was passiert. Конечно, гораздо чаще с нами происходят добрые вещи. Natürlich, wesentlich öfters passieren mit uns gute Dinge. Но иногда странные. Aber manchmal seltsame. И тогда мы нуждаемся в чем-то более глубоком. Und dann brauchen wir etwas Tieferes. Что-то такое сильное и серьезное. Wir brauchen etwas Ernsthaftes, etwas Starkes. Больше, чем просто Аллилуйя, Аминь. Also etwas mehr wie Halleluja und Amen. И вот Евреям 12 глава 2 стих говорит. Und Hebräer 12, der Vers 2 sagt uns das. Это тип непоколебимой, бескризисной веры. Also das ist dieser Typ von einem krisenfreien und unbändigen, also unglaublichen Glauben. Прочитай, пожалуйста. Also indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und das ist dieser krisenfreie, unerschütterliche Glaube. Und diesen Glauben ist sehr, sehr schwierig zu zerstören. Если дьявол скажет, о, я заберу у него все. Wenn der Teufel sagt, ich werde ihm alles wegnehmen, was er hat, dann wirst du ihm antworten, das ist auch nicht meins. Wie kannst du dann mit diesem Glauben überhaupt zurechtkommen? Was kann dann der Teufel dann noch tun? Weißt du, als der Teufel beim Hiob alles weggenommen hat, sein Besitz, seine Kinder, sogar seine Gesundheit, и предложил потом через жену похулить Бога. Und dann hat er durch die Frau vom Hiob ihm angeboten, Gott zu verlästern. Иов ответил. Und Hiob hat geantwortet. Господь дал. Der Herr hat gegeben. Господь взял. Der Herr hat genommen. Да будет имя Господне благословено. Und der Name des Herrn soll gepriesen werden. Я думаю, что у дьявола в этот момент заворот кишок произошел. Ich denke, der Teufel hat in dem Moment einen Magenverschluss bekommen. Потому что вся его операция по уничтожению веры Иова провалилась. Denn seine ganze Machenschaft, seine ganze Operation, was er geplant hat, um Hiob zu kaputt zu machen, ist praktisch zerbrochen. Das war ein krisenfreier Glaube. Meine Freunde, dieser Typ von Glauben ist nicht der einfachste, nicht der leichteste. Гораздо легче верить в те вещи, которые я назвал. Also wesentlich einfacher ist an die Dinge zu glauben, wo ich schon genannt habe. Эти вот три типа ложной веры. Also diese drei falsche Glaubenstypen. Они легче, в них легче верить. Also es ist leichter, an die zu glauben. Но это тот тип веры, который нам дает Иисус. Aber das ist diese diese Art des Glaubens, was uns Jesus который gibt. Практически невозможно сломать. Was praktisch nicht möglich ist zu zerstören, zu kaputt zu machen. Бескризисная, беспроигрышная вера. Das ist ein krisenfreier Glaube, wo du nicht verlieren kannst. Иисус он вчера и сегодня и во веки тот же. Und Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Сегодня. Heute. Скажи сегодня. Sag mit mir heute. И сегодня он тот же. Und heute ist auch derselbe. Amen. Amen. Тот же самый. Der ist derselbe. И он говорит, я с вами во все дни. Er sagt, ich bin mit euch alle Tage. Иногда кажется, что его нет рядом. Manchmal kommt das so vor, als ob er nicht da ist. Что он не с нами. Dass er nicht mit uns ist. Мы не ощущаем его. Wir fühlen ihn nicht. Ничего не видим, ничего не слышим. Wir sehen nichts, wir hören nichts. Он как будто бы не слышит тоже. Und als ob er nichts hört. Но, aber, знаешь, Бог и не хочет, чтобы ты его ощущал всегда. Weißt du, Gott möchte auch nicht, dass du ihn immer nur spürst. Amen. Amen. Иисус говорит, Jesus sagt, мы ходим верою. Wir wandeln im Glauben. А не видение. Und nicht durch das Sehen. Знаешь, Иисус, Он и сегодня здесь. Und auch, weißt du, Jesus auch, ist heute auch hier. Да. Yeah. Ощущаешь ты или не ощущаешь? Ob du ihn spürst oder nicht spürst. Вообще, Он не приходит. Überhaupt, er kommt nicht. Потому что Он и никогда не уходил. Weil er niemals weggegangen ist. Говорит, я с вами. Er sagt, ich bin mit euch. Иногда люди спрашивают, а где был Бог в моей ситуации? Manchmal fragen sich die Menschen und sagen, wo war damals Gott in meiner Situation? А где Бог сейчас в моей ситуации? Wo ist Gott jetzt in meiner Situation? Бог всегда на месте. Gott ist immer an seinem Platz. Главное, будь ты на своем. Wichtig, dass du auf deinem Platz bist. И держи косяки своего сердца помазанными кровью. Und du sollst die Türpfosten deines Herzens immer mit Blut beschmiert sein. Близко с Иисусом. Ganz nah an Jesus. Ешь его. Esse ihn. Ешь его, говорит Иисус. Jesus sagt, esst mich. Ешьте меня. Isst mich. Esst mich. Знаешь, и мы собираем всегда на каждую Страстную пятницу мы делаем причастие. Also jeden also den Karfreitag jedes Jahr nehmen wir am Abendmahl teil. Да, мы собираемся, делаем причастие. Also wir versammeln uns und haben Abendmahl. И в этой ситуации, в этом кризисе. Und in dieser Situation, in dieser Krise. Мы не можем собраться. Können wir uns nicht versammeln. Но я хочу объяснить тебе что-то очень важное. Aber ich möchte dir etwas Wichtiges erklären. Насчет причастия. Was den Abendmahl anbetrifft. Любое причастие. Also jedes Abendmahl. Имеет два измерения. Hat zwei плоскости. Zwei flache. Zwei Dimensionen. Super. Okay. Это видимое измерение. Das ist eine sichtbare Dimension. И невидимое измерение. Und unsichtbare Dimension. И большинство людей они фокусируются на видимой плоскости. Und die meisten Menschen die fokussieren sich auf die auf der sichtbaren Dimension. То есть вот хлеб есть. Also es gibt das Brot. Сок или вино. Es gibt Wein oder Saft. Traubensaft. Traubensaft. Но невидимая часть она важнее. Aber die unsichtbare Dimension sie ist wichtiger. Иисус, он когда говорил о причастии, und Jesus, als er über das Abendmahl geredet hat, он говорил, сие творите в мое воспоминание. Er sagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Gedächtnis. Это то, что касается твоего разума. Das ist das, was dein Verstand betrifft. Размышлять о нем. Über ihn nachzudenken. И апостол Павел говорит, рассуждайте о теле Господнем. Und Apostel Paulus sagt, denkt über das über das Leib von Jesus Christus nach. В этом смысл причастия. Und da ist der Sinn des Abendmahls. И сегодня нет возможности для вот этой физической плоскости. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit für diese physische, sichtbare Dimension. Но духовная часть, она у тебя есть. Aber der geistliche Teil, den hast du. И никто не может отнять у тебя ее. Und keiner kann es dir wegnehmen. И пусть твои мысли, они будут о нем. Und deine Gedanken sollen über ihn sein. Приди ко Христу Иисуса в мыслях. Gehe zum Kreuz Jesus in deinen Gedanken. И в молитве. Und im Gebet. Иисус говорит. Jesus sagt. Едущий меня. Derjenige, der mich isst. Жить будет мною. Wird leben durch mich. Как я живу отцом. So wie ich durch den Vater lebe. Так едущий меня жить будет мною. So wird derjenige, der mich isst, durch mich leben. Ты ищешь его. Du suchst nach ihm. Ты живешь его чувствами. Du lebst seine Gefühle aus. Ты живешь любовью его к нему, к себе. Du lebst durch seine Liebe. Ты познаешь его любовь к себе и живешь через эту любовь. Du erkennst seine Liebe zu dir und du lebst diese Liebe aus. Это означает, ты ешь его. Das bedeutet, du isst ihn. Там, где ты сейчас есть. Dort, wo du gerade jetzt bist. Давайте мы встанем. Lass uns bitte aufstehen. Мы будем молиться. Wir werden gemeinsam beten. Мы будем благодарить Господа. Wir werden unseren Herrn danken. Мы будем смотреть на крест. Wir werden auf das Kreuz schauen. Мы будем вкушать Его милость. Und wir werden seine Gnade jetzt genießen. Ешь Его милость. Und seine Gnade schmecken. Du sollst seine Gnade essen. Ешь Его любовь. Du sollst seine Liebe essen. Вкуси Его исцеление. Du sollst seine Heilung schmecken. Просто приди к Нему, как есть. Komm einfach so, wie du bist, vor ihm. И сядь там, где ты сидел. Und setz dich hin, da, wo du sitzt. И представь себе трапезу. Und stell dir vor, dieses Abendmahl, как, dieses Essens, ja, dieses... Как Давид говорит в Псалме 22. So wie Jesus das in dem Psalm 22 sagt, also David. Да, он говорит, он приготовляет трапезу ввиду врагов моих. Also, er bereitet mich, mir den Festtisch vor den Angesicht meiner Feinde. И я сажусь. Und ich setze mich hin. Я беру эту салфеточку. Also, ich nehme diese Serviette. И начинаю вкушать. Und fange an, das zu schmecken. Это то, что ты можешь делать. Das ist das, was du tun kannst. В своем духе. In deinem Geist. Ты можешь наслаждаться его трапезой. Du kannst sein Essen genießen jetzt. В своем духе. In deinem Geist. Там, где ты находишься. Dort, wo du gerade bist. Дорогой Господь. Lieber Vater. Мы славим тебя. Wir preisen dich. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Дух Святой. Heiliger Geist. Поведи нас сегодня ко Христу, Господь. Führe uns heute zum Kreuz. Там, где Иисус был за меня заклан. Dort, wo Jesus für mich gekreuzigt worden ist. Dort ist mein Leben. Dort ist meine Vergebung. Dort ist meine Freiheit. Dort ist meine Kraft. Dort ist meine Erlösung, Errettung und Heilung. Lieber Herr, wir preisen dich, Herr. Wir haben dich, спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Дух Святой, он там. Der Heilige Geist ist dort. В твоей комнате. In deinem Zimmer. В твоем зале. In deinem Wohnzimmer. Там, где ты сейчас идешь. Dort, wo du gerade sitzt. И слушаешь эту проповедь. Und hörst diese Predigt an. Дух Святой. Der Heilige Geist. Он там. Er ist dort. Я призываю сейчас милость Божию. Ich rufe jetzt die Gnade Gottes. Dort, wo Heilung gebraucht wird. Wenn du jetzt in einem Krankenhaus liegst und du hörst diese Predigt dir an, die Kraft Gottes im Namen Jesus Christus, komm Heilung. Jesus. Danke dir, Herr. Если ты еще не молился молитвой покаяния, wenn du noch kein Bekehrungsgebet gesprochen hast, повтори просто эту молитву. Dann wiederhole einfach dieses Gebet. Скажи, Господь Иисус, sag mit mir, Herr Jesus Christus, спасибо тебе, ich danke dir, что ты умер за мои грехи, dass du für meine Sünden gestorben bist. Я благодарю тебя, ich danke dir, за твою благодать, für deine Gnade, что это твоя кровь, dass es dein Blut gewesen war, которая меня освобождает, dass mich befreit. Спасибо за прощение. Danke dir für die Vergebung. Я принимаю тебя. Ich nehme dich an. В свою жизнь. In mein Leben как hinein. Господа. Als mein Herr. Стань моим Господом. Werde zu meinem Herrn. И дай мне твой Святой Дух. Und gebe mir deinen Heiligen Geist. Спасибо, Отец. Danke dir, Vater. Что я твое дитя. Dass ich dein Kind bin. Amen. Amen. Jesus. Jesus. Дух Святой сейчас здесь. Der Heilige Geist ist jetzt hier. Дух Святой с тобой. Der Heilige Geist ist mit dir. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Спасибо, драгоценный Святой. Danke dir, Herr. Danke dir, Heiliger Herr. Господь подсказывает кому-то сейчас. Der Herr hilft jetzt jemandem nach. Тебе нужно подойти к своему супругу. Du sollst zu deinem Ehemann gehen. Попросить прощения. Und um Vergebung bitten. Будь в мире с ним. Sei, schließe einen Frieden mit ihm. Как Бог прощает тебя. Wie Gott dir vergibt. Так и мы прощаем должникам нашим. So vergeben wir auch unseren Schuldigern. И ты, если ты держишь обиду, прощай. Und du, wenn du eine Kränkung in dir festhältst, dann vergebe. Да, во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Мы сейчас будем молиться. Wir werden jetzt beten. Отче наш. Vater unser. Я приглашаю тебя повторять эту молитву. Ich lade dich ein, dieses Gebet zu wiederholen. Отче наш. Vater unser. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergebe unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Meine Freunde, Karfreitag, das ist ein Fest. Weißt du, in Amerika sagt man so? Good Friday. Also Good Friday. Good Friday, да. Это означает хорошая пятница. Das bedeutet ein guter Freitag. И это на самом деле хорошая пятница. Und es ist tatsächlich ein guter Freitag. Это не повод, чтобы плакать. Das ist kein Grund, zu weinen. Но мы смотрим на то, что Иисус сделал для нас. Aber wir sehen darauf, was Jesus für uns gemacht hat. Потому что Он возлюбил нас. Weil uns geliebt hat. И поэтому можем радоваться. Und deswegen können wir uns freuen. Радуйся и благодари Господа. Deswegen freu dich und danke dem Herrn. Ешь его. Und esse ihn. Каждый день. Jeden Tag. Живи им. Lebe durch ihn. Твоя жизнь, она будет в нем. Und dein Leben wird in ihm verborgen sein. Спасибо большое. Dankeschön. И мир Божий да пребудет с вами. Und der Friede Gottes soll bei euch sein. В ваших семьях и домах. In euren Familien und in euren Häusern. И мы ждем тебя. Und wir warten auf dich. Следующее воскресенье. Nächsten Sonntag. Пасха. Am Ostersonntag. Величайший праздник. Das ist ein großes Fest. Подключайся. Deswegen schalte dich ein. Подключай также своих знакомых, родственников. Schalte dich auch deine Bekannten, deine Verwandten dazu ein. Через Link пошли им копию, пошли им какие-то там also, наши. Durch den Link, also schicke ihnen unsere ссылки. Links, unsere ja genau, unsere Links von YouTube-Kanal. Wir вместе опять встретимся. Und wir werden uns wieder am Sonntag sehen. Воскресенье в 10:30. Am Sonntag um 10:30 Uhr. Миром Божьим. Gottes Friede sei mit dir. Amen. Amen.